Mitternachtskrimi. Liebe Krimi-Fans, nachdem wir den Privatdetektiv Simon Brenner in den vergangenen 3 Jahren auf seinem holprigen Lebens- und Berufsweg begleitet haben, verabschieden wir uns heute und nächste Woche von ihm mit einem Zweiteiler. Das ewige Leben von Wolf Haas. Hörspiel in 2 Teilen. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. 1. Teil. Jetzt ist schon wieder was passiert. Und ob du es glaubst oder nicht, zur Abwechslung einmal etwas Gutes. Erlebst du auf einer Intensivstation auch nicht jeden Tag, dass dir ein Hoffnungsloser noch einmal wird? Dass es sowas gibt, ist der Hoffnungslose wieder aufgewacht. Herr Brenner? Das musst du dir mal vorstellen. Der hat sich in den Kopf geschossen und jetzt sitzt er nach 3 Wochen Koma aufrecht im Bett und schaut die Schwester Corinna verwundert an. Herr Brenner? Der Hoffnungslose hat ganz langsam den Kopf weggedreht. Nicht, weil er damit sagen wollte, dass er nicht der Herr Brenner ist, sondern eben, lass mir noch ein bisschen Zeit, Schwester. Nach 3 Wochen Koma plappere ich jetzt nicht gleich durch die Gegend. Herr Brenner, hören Sie mich? Lustig. Sag mal. Punktig. Hammer. Mehr hat der Brenner nicht herausgebracht. Und recht hat er gehabt, dass er noch ein bisschen gewartet hat mit dem Reden. Weil mit dem Reden haben dann die Probleme für ihn richtig angefangen. Links schießt man sich nicht hinein als Rechtshänder. Ja. Ja, ja. Das lässt sich schon erklären. Herr Brenner. Die ganze Diskussion mit dem Psychiater natürlich erst ein paar Wochen, nachdem der Brenner aufgewacht ist. Die Kripo wollte mich beseitigen. Der Kripo-Chef wollte nicht, dass ich nach Graz zurückkomme. Das musst du dir einmal vorstellen. Schießt sich einer mit der eigenen Walter ein Loch in den Kopf? Testament und alles am Tisch und hinterher behauptet er, ich war es nicht. Die Grazer Kripo will mich beseitigen. Die Migräne, Herr Brenner. Die Migräne? So ein schönes Beispiel, dass ein Selbstmörder hinterher alles bestreitet und behauptet, er hat es gar nicht selber getan. Hat der Dr. Bonatti überhaupt noch nie erlebt? Ja, es ist keine Seltenheit, dass die Art des Suizids entsprechend einem chronischen Leiden gewählt wird, Herr Brenner. Wenn ich mich umbringen will, dann weiß ich, wo ich hinschießen muss. Schließlich weiß heute jedes Kind, wie man sich korrekt umbringt. Die lernen schon im Kinderfernsehen unbedingt in den Mund schießen. Am besten vorher noch einen guten Schluck Wasser in den Mund nehmen. Mineralwasser oder Leitungswasser, das ist Geschmackssache. Kann auch ein Fruchtsaft sein. Hauptsache ein Schluck Flüssigkeit, damit dir der Druck schön den Schädel zerreißt. Aber ja nicht seitlich, weil sonst wirst du womöglich blind davon, weil der Sehnerv. In Ihrem Abschiedsbrief haben Sie die Migräne ja auch eigens erwähnt. Du musst wissen, der Mensch hat diese Ader in der Schläfe. Und wenn du Pech hast, erwischst du schon ganz am Anfang bei der Adernverteilung ein schlechtes Exemplar. So wie es früher bei den Autos immer die Montagsautos gegeben hat, weil die Arbeiter am Montag nicht ausgeschlafen. Pass auf, so eine Montagsader führt manchmal einen Tanz auf. Ausdehnen, zusammenziehen, ausdehnen, zusammenziehen. Ist kein besonders schöner Tanz, hat aber einen schönen Namen. Hm? Migräne. Natürlich schon interessant, dass der Schusskanal vom Brenner genau diese Ader gestreift hat. Ich habe nie einen Abschiedsbrief geschrieben. Das musst du einmal schaffen, dass du sogar in einer Nervenklinik als Spinner giltst. Ihr Mieter hat den Schuss gehört, ist zu Ihnen hinuntergerannt und hat Sie mit der Waffe in der Hand gefunden. Das ist nicht mein Mieter. Das war sein erster Fehler. Natürlich war es in dem Sinn nicht sein Mieter, weil der hat das Mansardenzimmer ja schon bewohnt, wie der Brenner ein Kind war. Der Fehler war, dass der Brenner überhaupt geantwortet hat. Und Waffe in der Hand ist ein Hinweis, dass es kein Selbstmord war. Durch den Rückstoß schleudert es dem Selbstmörder die Pistole normalerweise aus der Hand. Das kommt ganz selten vor, dass die Finger sich so verkrampfen, dass die Waffe in der Hand des Toten bleibt. Die haben mir die Pistole in die Hand gedrückt. Ja. Lassen wir es für heute dabei bewenden. Morgen reden wir noch einmal über Ihr Testament. Ja. Ich rede überhaupt nichts mehr. Vorher hätte er schweigen sollen, statt gescheit daherreden. Weil das Sprichwort sagt ganz eindeutig, wer redet, bleibt, wer schweigt, geht. Oh. Am Anfang war natürlich von Gehen sowieso keine Rede. Da müssen wir noch viel üben. Weil du wachst nicht aus dem Koma auf und spazierst gleich über den Krankenhausgang. Und das war vielleicht seine größte Leistung. Da kann man das ganze Mörderfinden beiseite lassen. Dass er noch einmal aus dem Rollstuhl herausgekommen ist und das Gehen wieder gelernt hat. Wir dürfen uns nicht überanstrengen. Köck. Der Köck. Am liebsten hätte der Brenner sich den Namen aufgeschrieben, damit er nicht gleich wieder weg ist. Der Köck. Köck. Aber natürlich, schreiben ist noch nicht gegangen, weil das Feinmotorische. Köck. Köck. Heute glauben ja die Leute, es gibt keine Gespenster, aber das stimmt nicht. Das hat man jetzt am Brenner gesehen, wie sie langsam wieder dahergekommen sind. Mir ist gerade eingefallen, wo ich am letzten Tag vor meinem Unfall war. Ja, sehr gut. Wenn du dich rein auf das Körperliche konzentrierst, auf das Gehen, auf das Schnaufen, auf das Abstützen am Fensterbrett, da kommen dir die meisten Erinnerungen. Name, Geburtsjahr, Kindheit in Buntigam, Polizeischule in Graz, dann Kripo, sogar die Detektivjahre und bis in den vergangenen Herbst, wo er auf seine alten Tage wieder nach Buntigam zurückgekommen ist. Das ist ihm alles nach und nach wieder eingefallen. Aber die letzten 3 Tage vor dem Koma, nichts. Beim Köck war ich. Ja, sehr gut, beim Köck waren wir, sehr gut. Bei meinem Schulfreund Köck. Der Brenner hat sich gedacht, ich erzähle es der Schwester und falls ich es vergesse, kann ich sie nachher fragen, quasi leihieren. Beim Schulfreund, sehr gut. Jetzt natürlich große Frage, was hat den Brenner dazu getrieben, dass er nach 30 Jahren auf einmal beim Köck vorbeigeschaut hat? Du! Was hab ich beim Aufwachen gesagt? Lustig sind wir, Buntigam. Ich weiß jetzt warum. Weil du so einen beizigen Geschmack auf der Zunge gehabt hast, wie beim Buntigam Bier. Der Brenner war froh, dass der Putzmann manchmal vorbeigekommen ist, weil dem hat er wieder ein paar Sachen erzählen können. Dass er in Graz auf der Polizeischule war, die alte Truppe, der Aschenbrenner, der jetzt Chef von der Grazer Kripo ist, der Irrsiegler. Zu dem alle Saarinen gesagt haben, weil der immer so von dem finnischen Motorradweltmeister Saarinen geschwärmt hat. Und der Köck, der jetzt Hausmeister im Liebenauer Stadion ist. Alles ehemalige Kollegen von der Polizeischule. Irgendwann, ne? Ein paar Flaschen Buntigammer dürfte man schon verputzt haben. Bei der 5. oder 6. hat der Köck nicht mehr Prost gesagt, sondern hat nur mehr den idiotischen Werbespruch nachplappert. Da habe ich dann die ganze Nacht die Melodie im Kopf gehabt. Das ist schädlich als die Kugel. Das ist schon eine gewisse gegenseitige Sympathie. Thomas hat der Putzmann geheißen. Der Brenner hat sich gefreut, dass er den Namen noch gewusst hat, obwohl er ihn innerlich Jimmy genannt hat, weil eine gewaltige Ähnlichkeit mit dem Jimi Hendrix. Kannst du mir telefonieren helfen? Mit dem Telefonieren hat er sich noch schwerer getan als damals der angesoffene Köck, der sich eine Stunde nach Mitternacht 3-mal verwählt hat, bevor er den Kripo-Chef Aschenbrenner erreicht hat. Aber der war nicht sehr begeistert von der Einladung auf eine Flasche Buntigammer. Heb an. Bitte. Hey, ja. Nicht du. Der Brenner hat gewusst, er muss so schnell wie möglich den Kölk im Liebenauer Stadion erreichen. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Der gewünschte Teilnehmer ist derzeit nicht erreichbar. Im Kopf von Brenner sind jetzt die Erinnerungen erwacht. Explosion, Hilfsausdruck. Vom Professor Hofstetter hat der Brenner sich die Kugel geben lassen, die der Chirurg aus seinem Kopf heraus operiert hat. Normalerweise ist eine Pistolenkugel rund. Die Kugel, die mir der Professor herausoperiert hat, ist aber flach. Die vier Walter-Pistolen, die der Köck damals in der Polizeischule organisiert hat, sind so fürchterlich verbaut gewesen, dass sie die Kugeln beschädigt haben. Drum haben sie die ja bei der Grazer Polizei ausgemustert. Und unter der Hand hat der Köck sie damals günstig kriegen können. Eine hat er mir verkauft, eine dem Aschenbrenner, eine dem Saarinen. Und eine hat der Köck sich selber behalten. Der Köck, immer viele Ideen, und mit den vier Walter-Pistolen sind sie dann eben in die Buntigammer-Filiale der Raiffeisenkasse hineinspaziert. Das war mehr so ein Bubenstreich unter Polizeischülern. Und auf der Flucht haben sie die 67.000 Schilling gleich wieder verloren. Und der Saarinen sogar sein Leben, weil die Ampel. Darüber hat er an dem Abend natürlich mit dem Köck geredet. Siehst du, jetzt ist dem Brenner alles wieder eingefallen. Wie er dann um 4 Uhr früh vom Stadion heimgekommen ist, hat ihm das blöde Gerede schon wieder leid getan, dass sie zwei den Kripo-Chef fertig machen könnten. Dabei hat mich der Kripo-Chef fertig gemacht, wie ich in der Früh mit dem Moped heim bin. Seit es wieder angemeldet war, hat man den Brenner überhaupt nicht mehr ohne sein altes Moped gesehen. Ich kann es verstehen. Von seinem Moped kriegst du Liebe und Zuneigung, wie es eine Frau nicht einmal geben kann, wenn sie möchte. Ich hab nur gedacht, den Auspuff muss ich mir morgen noch einmal anschauen. Zum Auspuff reparieren ist er dann aber nicht mehr gekommen. Weil in der Küche hat schon der Kripo-Chef auf mich gewartet. Auch wenn die Walter nicht so einen gewaltigen Lauf hat, aber wenn du direkt hineinschaust, Pistolenlauf immer gewaltig. Und wenn der Kripo-Chef nicht seine Dienstglock verwendet, sondern den alten Walter-Verbau aus der Polizeischule, dann will er auch abdrucken. Und wenn nicht draußen jemand gehupt hätte, dass der Brenner unwillkürlich seinen Kopf ein bisschen zum Fenster gedreht hat, wäre das auch sein letzter Gedanke gewesen. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Bitte. Hallo? Du! Du, wenn du mir nicht hilfst, bist du als Nächster dran. Ohne die Hupe hätten sie jetzt in der Landesnervenklinik Sigmund Freud in Buntigam einen schwierigen Patienten weniger gehabt. Du wirst der Nächste sein, wenn du mir nicht hilfst. Zurückgerufen hat ihn der Köck aber nicht, obwohl der Brenner es oft probiert hat. Ein bisschen Wut hat der Brenner da schon gekriegt und manchmal hat er sich sogar eingeredet, ohne den Köck wäre die Sache damals gut ausgegangen und der Saarinen noch am Leben. Du bist der einzige Zeuge außer mir. Am Faschingsdienstag hat der Brenner dann dem Professor sein bestes Skalpell gestohlen und hat sich unerlaubt aus der Klinik davon gestohlen. Du bist außer mir der Einzige, der was davon weiß. Warum sollte der Kripo-Chef mich heimtragen und dich am Leben lassen? Rein von der Logik her muss man sagen, gutes Zeichen für den Heilungsprozess im Kopf von Brenner. Weil mehr als drei waren nicht mehr übrig von der alten Lausbubengeschichte. Der Saarinen ja schon bei der Flucht tödlich verunglückt. Mein Gott, sie waren damals jung. Motto in der Polizeischule immer, ihr müsst euch in den Verbrecher hineindenken. Und rein spielerisch haben die vier Polizeischüler eben den Plan entwickelt, wie könnte man die Filiale der Raiffeisenkasse ausräumen. Wie würde der Gauner es machen? Also praktisch Fleißaufgabe. Möchte man glauben, Fasching lautes Fest, aber das stimmt nicht. Lautes Fest immer leise, wenn du auf der falschen Stadtseite bist. Interessant, dass der Brenner jetzt einen dermaßigen Schweißausbruch gekriegt hat, obwohl sich die Polizisten in dem Auto gar nicht um ihn gekümmert haben. Aber erstens rein körperlich nach 2 Monaten das erste Mal wieder auf der Straße und dann natürlich die Todesangst. Wenn dir die Kripo einmal eine Kugel in den Kopf geschossen hat, dann kriegst du bei jedem Polizeifahrzeug Todesangst. Das ist ganz normal. Sein Scheißpech. Der Brenner hat die Klingel für die Hausmeisterwohnung vom Liebenauer Stadion nicht gleich gefunden. Weil, wenn so eine Stadionklingel nicht gut versteckt wäre, würden die Fußballraudis dauernd läuten, da wärst du wahnsinnig als Köck. Aber dann hat sich der Brenner gefreut, dass es ihm vom letzten Mal wieder eingefallen ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag es auch nicht, wenn Männer weinen. Und schon gar nicht, wenn sie mit dem gestohlenen Skalpell vom Herrn Professor Hofstetter das Schloss von der Stadionhausmeisterwohnung aufbrechen, nur weil der Köck nicht schnell genug aufgemacht hat. Aber wenn schon, dann bitte gleich und nicht 30 Jahre danach. Damals, wie sein bester Freund an der Rudersdorfer Ampel mit dem Motorrad verunglückt ist, sprich zu schnell von der Raiffeisenkasse weggefahren, hat der Brenner nicht geweint. Beim Begräbnis vom Sarinen dann auch nicht. Erst jetzt sind ihm auf einmal die Tränen nur so heruntergelaufen. Die Idee mit den Trachtenanzügen war ja vom Sarinen. Der Sarinen hat gesagt, am Faschingsdienstag halten sie uns auf der Straße mit den Trachtenanzügen für verkleidet, aber in der Raiffeisenkasse für normal angezogen und auf der Flucht wieder für verkleidet. Praktisch perfekte Tarnung. Ein bisschen ernst ist erst in die Sache gekommen, wie der Köck auf einmal mit den 4 Walter-Pistolen dahergekommen ist. Bitte sprechen Sie nach dem Pfeifton. Beim Köck hat er dann wieder nicht geweint. Der Brenner hätte am ehesten darauf getippt, dass der Köck erst 2-3 Stunden mit dem Loch im Kopf auf seinem hellgrünen Sofa gesessen ist. Am Anruf beantwortet er nichts außer den vielen Meldungen von Brenner selber. Du bist außer mir der Einzige, der was davon weiß. Warum sollte der Kripo-Chef mich heimtragen und dich am Leben lassen? Das Loch in der linken Schläfe vom Köck war nicht besonders groß. Heute haben sie bei der Polizei immerhin die 9mm-Glock. Die macht schon ein bisschen ein Loch, aber die 765er Walter PP, die sie früher bei der Polizei gehabt haben, nur ein sehr kleines Loch. Ja, wo ist sie denn? Ich muss die Kugel finden, hat sich der Brenner gedacht, weil die muss aus demselben Walter-Verbau stammen wie die Kugel, die sie ihm, dem Brenner, aus dem Kopf geholt haben. Sprich, beschädigte Kugel, abgeflacht wie die reinste Weltkugel. Temerici. Aber nirgendwo ist eine Kugel gesteckt. Der Brenner hat nur die alte Walter vom Köck im Schrank gefunden, mit der ist auch seit 30 Jahren nicht mehr geschossen worden. Und ein altes Foto, von dem der Brenner sich sogar eingebildet hat, dass er es damals gemacht hat. Der Aschenbrenner, der Köck, der Sarinen und dem seine neue Freundin, die er dem Aschenbrenner ausgespannt hat. Die Marici. An ihren richtigen Namen hat sich der Brenner nicht mehr erinnert. Nur mehr an den blöden Spitznamen, den der Sarinen aufgebracht hat. Wenn der eine Ahnung gehabt hätte, dass er morgen den Löffel abgibt, hätte er sich vielleicht ein bisschen gewählter ausgedrückt. Dann endlich die Kugel. Das war eine Präzisionsarbeit, weil die Kugel ist so tief drinnen gesteckt, dass er sie nicht und nicht herausgebracht hat. In dem Moment, wo er mit dem gestohlenen Skalpell schon direkt dran war an der Kugel, ist ihm das Herz fast stehen geblieben, weil das feine metallische Geräusch von einem Schlüssel gekommen ist, der vorsichtig von draußen ins Schloss geschoben wurde. Jetzt natürlich große Frage. Erwischt der Brenner die Kugel oder erwischt der Besucher den Brenner? Der Brenner hat natürlich keine Zeit mehr gehabt, dass er nach der Operation das Auge wieder einsetzt. Und wie die Tür aufgegangen ist, war der Brenner schon hinter der Tür versteckt. Es ist ja immer wieder interessant, wie so ein Mensch dann wirklich aussieht, zu dem man zuerst schon eine intensive Beziehung durch die Tür aufgebaut hat. Sein Gesicht hat der Brenner nicht sehen können, weil seine blaue Baseballkappe hat ein derart großes Schild gehabt, dass der Brenner sich gewundert hat, warum er nicht vorn überkippt. Ihm ist vorgekommen, dass der Besucher beim Anblick vom Köck richtig zusammengesunken ist. Der Köck ohne linkes Auge natürlich kein schöner Anblick. Aber vorn übergekippt ist der Besucher erst, wie ihm der Brenner die Walter vom Köck derart über den Schädel gedroschen hat, dass die Baseballkappe sogar noch ein bisschen schneller auf den Boden gefallen ist als ihr glatzköpfiger Besitzer. Der Brenner ist nach dem Schlag so eingegangen, dass er an die Kugel nicht einmal mehr gedacht hat. Weil er hat sich überlegt, was für ihn gefährlicher ist. Wenn er sich nicht mehr in der Klinik blicken lässt, wird er spätestens morgen als Köckmörder gesucht. Und wenn er in die Klinik zurückgeht, wird er wahrscheinlich schon heute vom Köckmörder gesucht. Wie vom Gratis-Grazer berichtet, fehlte bisher im Liebenauer Stadion Mord jede Spur. Erste Ermittlungsergebnisse weisen nun auf eine Tat im Drogenmilieu hin. Der Sportwart A.K. soll Kontakte zur Drogenszene besessen haben. Die bestialische Entfernung des linken Auges beim Mordopfer, siehe Foto, könnte als Hinweis auf eine rituelle Handlung der Drogenmafia gewertet werden. Ebenso deutet die Extraktion der tödlichen Kugel auf das Werk von Profis hin. Dass der Täter so saubere Arbeit geleistet hat und jetzt auch noch die Kugel weg sein soll, hat dem Brenner schon ein bisschen zu denken gegeben. Der Augenzeuge Würnitzer konnte von seiner gegenüber dem Liebenauer Stadion liegenden Trafik aus beobachten, siehe Foto, dass seit der Tatzeit die beiden Zigeunerbettler nicht mehr aufgetaucht sind, die sonst immer vor dem Stadion gestanden waren. Die vom Spital haben sich gewundert, wie der Brenner auf einmal weg war. Die Pistolenkugel hat er einfach mitgenommen. Seine eigene, weil die vom Köck hat er ja nicht mehr erwischt. Wofür steht das X? Das X steht für IGS. Und wofür steht IGS? Initiative Grazer Sicherheit. X. Einziger Hinweis im Gratis-Grazer, die Trafik gegenüber vom Stadion. Der Brenner natürlich hin. Ich bin mir geglaubt, ihr hast wer Initiative Grazer Sicherheit? Der Trafikant hat, glaube ich, gar nicht begriffen, dass der Brenner ihn nur verarscht hat, weil mit dem W vom Wer unvorteilhafte Abkürzung und ohne das W schön mit dem X. Da haben wir Kappen oder T-Shirts. Und überall das X drauf. No Drax in Graz. Drax. Drax. Mit dieser Schreibweise sprechen wir gezielt die jungen Leute an. Denen darf man nicht mit dem Zeigefinger kommen, sondern eben mit X. Zeitgemäß. Der Brenner hat sich erinnert, dass diese Hobbypolizisten mit den blauen Baseballkappen und dem X seit einiger Zeit die Stadt unsicher gemacht haben. Die haben sich mit ihren Fotoapparaten vor den Grazer Schulen aufgestellt, weil sie haben gesagt, wir müssen die Drogenhändler abschrecken. Der Erfolg natürlich umstritten. Die Lehrer haben sich wahnsinnig über die immer ärger werdenden Verspätungen der Schüler beschwert, weil die am Morgen stundenlang vor dem Spiegel aus lauter Angst, sie könnten auf den Fotos nicht gut drauf sein. Da hätten wir eine Unterschriftenliste. Vom Drogenproblem ist der Trafikant schnell zum Zigeunerproblem gekommen. Die Hobbypolizisten haben jetzt verlangt Bettelverbot. Und der Trafikant hat geglaubt, ein Mann mit Kopfschuss unterschreibt ihm die Liste bestimmt. Die beiden Stadionbettler werden ihnen ja nicht fehlen. Das können sie laut sagen. Vielleicht haben die Angst gekriegt vor ihrer X-Initiative. Na, so leicht sind die nicht zu vertreiben. Die zwei Roma-Herrschaften sind ganz zufällig am selben Tag verschwunden, wo unbekannte Täter den Stadionhausmeister umgebracht haben. Wenigstens sind sie die beiden los. Die beiden bin ich los. Und den Köck sind sie auch los. Der Köck hat das ganze Gesindel angelockt. Erst letzte Woche haben wir beschlossen, dass wir auch vor den Stadioneingängen Wachposten aufstellen müssen. Nicht nur vor den Schulen. Der Brenner hat dem Trafikanten dann noch eine Baseballkappe abgekauft, weil, wenn er schon nicht unterschreibt, hat er sich nicht ganz mit dem Würnitzer vertun wollen. Er hat sich auch immer noch geniert wegen der rasierten Stelle und dem Pflaster über dem Einschussloch. Und für sowas eine Kappe kein Fehler. Dann überlegen Sie sich's noch mit der Unterschrift. Ich komme die Woche sowieso noch mal vorbei. Auf der Straße dann ist dem Brenner komplett schwarz geworden vor Augen. Aber nicht, dass du glaubst, Gehirnproblem, sondern Kappenproblem. Von hinten hat ihm jemand die Kappe über die Augen gezogen und ihm so brutal den Arm auf den Rücken gedreht, dass er erst wieder zum Denken gekommen ist, wie er schon gefesselt in einem auf- und davonjagenden Auto gesessen ist. Gesehen hat er immer noch nichts, aber gerochen. Seine eigene Angst gerochen. Aber nicht, weil er nichts gesehen hat oder sich so gefürchtet. Den Angstschweiß hat es ihm erst herausgetrieben, wie er herausgehört hat, dass der Funk im Wagen Polizeifunk ist. Saubere Arbeit, Major Heinz. Wir liefern schneller als die Konkurrenz. Sonst noch ein Wunsch? Ketchup, Mayonnaise dazu oder vielleicht ein Kaltgetränk? Ja, Trinkgeld kriegst du das nächste Mal. Nimm ihm die Kappe ab und Handschellen und dann verschwind. Wie der junge Major ihm die Kappe abgenommen hat, ist dem Brenner vorgekommen, er ist im Paradies gelandet. Und Paradies, sogar Hilfsausdruck für die Wohnung vom Grazer Kripo-Chef. Nachdem der Major Heinz sich verzogen hat, ist etwas passiert, was nur unter Spitzendetektiv und Spitzengauner passieren kann. Das mit dem Einfühlen. Als Detektiv hast du einfach keine Chance, wenn du dich nicht in den Gauner einfühlst. Das ist ja das Schwierigste in diesem Beruf. Jetzt, was hat der Brenner vom Aschenbrenner aus gefühlt? Er hat gemerkt, dass der Aschenbrenner sich gerade hundertprozentig in ihn einfühlt. Das war eine brutale Pattstellung zwischen den beiden, weil einer hat sich besser in den anderen hineinversetzt als der andere. Ringelspiel-Hilfsausdruck. Jetzt dir wieder besser? Besser als dem Köck. Woher willst du das wissen? Was? Weil es dem Köck geht. Vielleicht geht es ihm jetzt besser als uns beiden. Du meinst, du hast ihm einen Gefallen getan? Wem? Dem Köck? Wieso soll ich ihm einen Gefallen getan haben? Wie du ihm die Kugel in den Kopf geschossen hast? Mein lieber Schwan, das war ein Stimmungswechsel beim Kripo-Chef Aschenbrenner. Zu blöd dazu, sich selber eine Kugel in den Kopf zu schießen, aber dann den starken Mann spielen und mich in die Arbeit hineinfuschen. Der Aschenbrenner hat jetzt fast so elendig aus der Wäsche geschaut wie damals in der Raiffeisenkasse. Du musst wissen, der ist damals fast ausgeflippt wegen dem Schuss, den sie aus dem Tresorraum gehört haben. Der Köck war mit dem Saarinen hinten und hat es ihnen tausendmal geschildert, wie der Saarinen ohne Grund in den Plafond geballert hat. Und ohne den Schuss wären sie ja nicht Hals über Kopf geflüchtet und der Saarinen nicht in die Ampel gefahren. Möchte wissen, was dich der Köck auf einmal angeht? Beim Köck hast du besser gezielt als bei mir. Ja, mach dich nicht lächerlich, Brenner. Kannst du dich überhaupt noch erinnern, was ich dir damals am Adventssamstag in der Früh gesagt habe? Sicher hat der Brenner gelogen. Jetzt erzählst du mir alles, was du über den Köck weißt. So schön wie du hat er nicht gewohnt. Der Kripo-Chef natürlich genau verstanden, was der Brenner damit sagen will. Weil Paradies immer verdächtig. Das wird dir nicht nachgetragen, ohne dass du dir ein bisschen was zu Schulden kommen lässt. Da dürfte einmal ein Mönch beim Bibelabschreiben einen kleinen Schreibfehler gemacht haben. Jetzt haben die Leute über Jahrhunderte geglaubt, man kriegt das Paradies, indem man sich nichts zu Schulden kommen lässt. Und man fliegt wegen Schuld aus dem Paradies hinaus. Also genau falsch herum. Weißt du, was du und der Köck gemeinsam habt? Dass du uns... Dass ihr nie erwachsen geworden seid. Dass ihr immer geglaubt habt, ihr seid so viel gescheiter als wir kleinkarierten Idioten. Ab einem gewissen Alter wird es leider schwieriger mit der Überheblichkeit. Und da waren wir 10 die billigen Tricks von früher nicht mehr. Was mit 20 lustig war, ist mit 50 nur noch erbärmlich. Und dann sitzt man als Hausmeister im Liebenauer Stadion und macht Geschäfte mit Leuten, um die man lieber einen großen Bogen machen sollte. Ich habe den Köck nicht nur einmal gewarnt vor seinen Freunden. Der Brenner hat sich erinnert, dass in der Wohnung vom Köck gleich kiloweise Haarwuchsmittel. Ich mache mit niemandem Geschäfte. Weil du kommst nach 30 Jahren in deine verfallene Buntigammer Hütte zurück und wunderst dich wie ein kleines Kind, dass niemand auf dich wartet? Jetzt hat der Brenner endgültig damit aufgehört, sich in den Kripo-Chef einzufühlen. Und seine Wut auf den Aschenbrenner, die ihn in den letzten Wochen am Leben gehalten hat, hat sich wieder geregt. Bist du da? Nein, ich bin nicht da, Soeli. Tut mir leid, mein Mann ist leider unterwegs. Der Brenner hat sich gefragt, wo der Kripo-Chef so eine Frau hernimmt. Weil die Soeli ist dann ins Zimmer gekommen und mit jedem Schritt, den sie näher kommt, wird seine Wut auf ihren Mann größer. Er hat es nicht glauben können, dass sein Mörder eine Frau hat, die so barfuß gehen kann. Wie geht es Ihnen? Jetzt Großbrand oder Wetterleuchten oder vielleicht ist irgendwo ein Stern vom Himmel gefallen. Gut geht's mir. Dem Brenner ist vorgekommen, er hat noch nie einen so schönen Namen gehört. Soeli, die reinste Musik. Gut, danke. Und Ihnen? Das erzähle ich Ihnen nachher. Ich will Sie jetzt nicht stören. Und weg war sie, die Soeli. Die Wut nicht weg. Du hast der Zeitung erzählt, dass ihr die Kugel im Kopf vom Köck nicht gefunden habt. Da freut mich, dass du schon wieder Zeitung lesen kannst. Das können viele nicht mehr, nachdem sie sich eine Kugel in den Kopf geschossen haben. Da ist sie. Und der Brenner hat seine eigene Kugel aus der Jackentasche gezogen. Schön angekratzt von deiner Walter. Und das ist das Messer, mit dem ich sie dem Köck herausoperiert habe. Mit nichts kannst du einen Menschen so fertig machen, als wenn du ihm Beweise für seine eigene Lüge auf den Tisch legst. Moment, Brenner. Moment. Der Aschenbrenner ist auf einmal so gelb geworden, als hätte sich über sein Gesicht ein zweites, totes Aschenbrenner-Gesicht gestülpt. Moment, Brenner. Moment. Das hat den Brenner schon damals in der Polizeischule bis aufs Blut gereizt. Diese herablassende Art, wie der Aschenbrenner bei jeder Gelegenheit Moment gesagt hat. Moment, Brenner. Moment. Wenn ich nach der Autohupen vor meinem Küchenfenster umdreht hätte, war ich jetzt dort, wo der Köck ist. Moment, Brenner. Moment. Und beim nächsten Moment hat es der Brenner dann kapiert. Moment. Weil wenn jemand einen Schlaganfall bekommt, das merkt man nicht immer gleich. Oft merkt es der Betroffene selber nicht. Moment. Du bist schon mitten im Schlaganfall und machst noch Pläne. Du freust dich noch auf die Zukunft, obwohl du schon Vergangenheit bist. Moment. Der Kripo-Chef Aschenbrenner hat noch Moment gesagt, wie die Soeli schon die Rettung verständigt hat und auch noch, wie sie ihn in den Notarztwagen hinuntergetragen haben. Und ob du es glaubst oder nicht, der Ding, der Brenner, kein Mitleid. Er hat es ja erst viel zu spät verstanden, was dem Aschenbrenner so aufgeregt hat, dass er gleich einen Schlaganfall gekriegt hat. So schnell kann sich eine Situation umdrehen. Jetzt ist der Kripo-Chef im Koma gelegen und der Brenner war auf der Suche nach den beiden verschwundenen Zigeunerzeugen. Ich sage immer, lustig ist das Detektivleben. Da kannst du durch die Stadt spazieren. Der Zigeuner aber muss fix an seinem Platz knien. Aber glaubst du, der Brenner hätte auch nur einen von ihnen angesprochen? Nichts da. Erstens sprachliche Probleme. Zweitens geht dir nichts an. Drittens, man spricht nicht gerne mit einem knienden Menschen. Das Knien hat irgendwie Aggressionen in ihm ausgelöst. Das ist ja beim Betteln allgemein das Interessante. Es löst bei allen Beteiligten Aggressionen aus. Der eine ärgert sich, dass er betteln muss, der andere, dass er was hergeben soll. Hut in Ordnung, Schild in Ordnung, Rechtschreibfehler auf dem Schild in Ordnung, aber Knien fürchterlich. Da ist irgendwann die Mode mit dem Knien aufgekommen. So einer kriegt von mir keinen Groschen. Mit den Händen bitte, bitte machen auch fürchterlich. Da hat der Brenner noch nicht gewusst, dass er selber bald bitte, bitte machen wird. Wo sie wohnt, wirst du wissen. Adresse hat die keine. Der Brenner hat sich dann an die Handleserin erinnert, von der ihm der Tomasch vom Sigmund-Freud-Spital erzählt hat, dass sie im Notfall seine Vergangenheit aus der Hand lesen kann, falls der Brenner sich nicht mehr daran erinnert. In einem Campingwagen. Und wo findet ihr? Hinterm Ostbahnhof. Da stehen mehrere Wegen, aber nur einer ist ganz bunt angeschmiert. Und in dem wohnt die Miriam. Das ist nur eine richtige Handleserin. Nicht irgend so eine hehre Tochter, die ein gutes Haus aufs Hirn gefallen ist und jetzt macht sie auf Handlesen. Du musst wissen, Handlesen, Horoskop, Feng, Sushi, das sind heute weit verbreitete Krankheiten, wo man aufpassen muss, dass man sich nichts holt. Da fliegen sie extra nach Amerika, damit sie den Indianern auf den Geist gehen. Und eine Ärztin macht im zweiten Bildungsweg Handlesen. Oder ein Bankdirektor ist einfach froh, wenn er weiß, meine Frau ist beim Voodoo gut aufgehoben. Dass er jetzt zum ersten Mal nach seinem Krankenhausaufenthalt wieder Moped gefahren ist, war bestimmt nicht gut für den Brenner. Aber so ist er am einfachsten zu der Handleserin am Ostbahnhof gekommen. Weil eine Innenstadt-Handleserin ihm nicht nur seine Zukunft falsch sagt, die wird ihm vor allem nicht sagen können, wo die zwei Zeugen hin verschwunden sind. Hä? Handlesen. Hä? Zukunft, Vergangenheit. Kost 20er. Zehner. Kost 20er. 15. Bist du gut. Die Zigeunerin ist einen halben Schritt zurückgetreten, quasi Aufforderung, quetsch dich an mir vorbei, weil sie war ungefähr dreimal so breit wie die Tür. Sitz dich. Kost 20er. Der Brenner hat ihr das Geld gegeben, weil schließlich hat er sie ausfragen wollen. Er hat seine Handfläche unter die Leselampe halten müssen und sie ist ganz sanft mit ihren Fingern über seine Lebenslinie gefahren. Was pfeifst du da? Normalerweise war er es, der gepfiffen hat, weil alte Gewohnheit. Was heißt das auf Deutsch? Kostzena. Nicht so wichtig. Der Brenner war jetzt persönlich gekränkt. Da zeigt man Interesse an der fremden Kultur und dann soll man auch noch zahlen. Wenn ich mir betrinken tue, ich fühl traurig. Traurig, Sammer. Traurig, Sammer. Wenn ich mir betrinken tue, traurig, Sammer. Den Brenner hat es schon ein bisschen erschreckt, dass die Zigeunerin ihm seinen Ohrwurm aus der Hand liest. Nur eben auf Zigeunerisch. Zigeuner leben ja immer lustig, darum haben sie wahrscheinlich das Bierlied mit traurig. Mann, auch sind wir traurig. Ja. Bei zwei Freunden von mir sind verschwunden. Ja. Muss suchen. Deine zwei Kollegen, die immer vor dem Stadion gestanden sind. Kannst du mir vielleicht helfen, dass ich sie finde? Ich schulde denen nämlich noch Geld. Weißt du? Und jetzt finde ich sie nicht mehr. Sie hat getan, als würde sie ihn nicht hören. Und jetzt hat sie ihm ein paar Dinge aus der Hand gelesen. Vergangenheit? Mein lieber Schwan, das war ihm fast zu viel. Er hat auf einmal solche Beklemmungen bekommen, dass er gern seine Hand weggezogen und sich verabschiedet hätte. Aber seine Hand hat sich nicht mehr wegziehen lassen vom Campingtisch. Keinen Millimeter. Die Zigeunerin hat ihn so festgehalten, dass er gleich gewusst hat, jetzt fängt sie mit der Zukunft an. Und dann komme ich nicht mehr heraus aus der Zukunft. Brenner, ab Graz übermorgen. Was? Brenner, ab Graz übermorgen. Die Zigeunerin hat so konzentriert hingestarrt, dass dem Brenner vorgekommen ist, sie brennt ihm mit ihren Augen ein Loch mitten in den Handteller. Das steht in meiner Hand? Brenner, ab Graz übermorgen. Vielleicht sind die Handleserinnen heute auch schon geschult wie die Krebsärzte, dass sie wissen, man muss die Todesnachricht mehrmals wiederholen, sonst vergisst es der Todespappenheimer gleich wieder vor lauter Lebenslust. Ab Graz übermorgen, 16:30 früh. Halb 17:30 früh. Und wie genau? Ab Graz, steht das auch drin in meiner Hand? Zug. Zug. Ach so. Ich soll um 16:30 früh den Zug ab Graz nehmen. Deine beiden Kollegen, die ich suche, sind zurück in ihr Dorf? Brenner ab Graz übermorgen. Aber das hat die Handleserin dem Brenner wieder nicht vorausgesagt, dass er vor der Abfahrt noch einmal die Säule trifft. Sie dürfen sich kein schlechtes Gewissen machen. Man hätte unseren ermordeten Polizeischulkollegen den Köck nicht erwähnen sollen. Das hat ihn wahnsinnig aufgeregt. Der Erwin war schon längere Zeit krank. Darum war er ja daheim. Weil es ihm nicht gut gegangen ist. Du musst wissen, der Brenner hat sich in das Sterbezimmer geschlichen, in das sie den Aschenbrenner inzwischen geschoben haben. Er hätte gehofft, dass der Kripo-Chef sich vielleicht doch noch ein Geständnis herauslocken lässt oder dass er sich im Koma verplappert, aber keine Chance. Der Aschenbrenner war nicht ansprechbar und auf einmal kommt die Säule herein. Der Erwin hat mir viel von Ihnen erzählt. Das war bestimmt alles nicht wahr. Dass Sie früher immer zu den Bänken am rechten Moorufer gegangen sind. Nie zu denen am linken. Was? Mit den Mädchen. Der Brenner hat damals in dem Aberglauben gelebt, dass man bei einer Frau höhere Erfolgschancen hat, wenn man mit ihr nach dem Kino am rechten Moorufer spazieren geht. Linkes Ufer 50%, rechtes immer gemähte Wiese. Und damals haben wir viel Blödsinn gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Wenn sie das mit dem rechten Moorufer weiß, vielleicht weiß sie auch über den Banküberfall Bescheid. Zum Teil haben wir Sachen gemacht, wo ich heute sage, das war nicht mehr gescheit. Ja, haben wir doch alle, oder? Ach so? Ich habe auch einiges ausgefressen in meiner Jugend. Du wirst sagen, im Sterbezimmer flirtet man nicht mit der Frau des Sterbenskranken. Man kann vielleicht beim Leichenschmaus anfangen mit den ersten Komplimenten, aber Sterbezimmer, wo noch immer eine gewisse Hoffnung besteht, das ist schon ein bisschen Ding. Aber ich sage immer, wenn es zwischen einem Mann und einer Frau einmal so weit ist, dass sich ein gewisses Dings entwickelt hat, da kannst du machen, was du willst. Es lässt sich nicht wegheucheln. Ich habe ihm ein paar Orangen mitgebracht und einen Kuchen habe ich ihm gemacht. Aber Mama, er wird künstlich ernährt. Na eben, er muss wenigstens ein richtiges Essen um sich haben, damit er wieder einen Appetit kriegt. Jetzt natürlich, Mama... Immer schlecht, besonders wenn du als Brenner gerade eine wichtige Besprechung mit der Tochter hast. Das ist der Herr Brenner, ein Kollege vom Erwin, meine Mutter. Angenehm. Grüß Gott, Maric. Sie kommen mir so bekannt vor. Mama, dir kommt jedermann bekannt vor. Der Herr Brenner ist erst vor einem halben Jahr nach Graz gekommen. Ich weiß schon, warum. Sie erinnern mich ein bisschen an den Vater von der Soili. Mama! Aber Sie brauchen keine Angst zu haben. Der ist ja schon lange tot. Der Erwin freut sich bestimmt, wenn du ihm noch ein wenig Gesellschaft leistest. Ich müsste eigentlich schon längst weg sein. Frauen können auf so eine Art aufstehen, dass du als Mann sofort weißt, wenn du nicht sofort aufhüpfst, hast du verloren. In letzter Zeit macht meine Mutter alle Männer an, die ihr unterkommen. Immer mit derselben Masche, dass sie wie mein verstorbener Vater sind. Dann werden sie mir halt ein anderes Mal von ihren Jugendsünden erzählen müssen. Schauen Sie doch heute Abend einfach einmal bei mir und Pasolini vorbei. Dem Brenner war es ein bisschen peinlich, dass er die Pasolini-Bar nicht einmal vom Hörensagen gekannt hat. Ich habe das Lokal vor ein paar Jahren von meiner Mutter übernommen und heute ist es der wichtigste Treffpunkt in Graz. Pasolini, habe ich schon immer gemacht. Das war nicht einmal gelogen. Er ist nämlich schon als junger Mann draufgekommen, dass bei den Frauen ein Problemfilm eine weitaus bessere Wirkung gehabt hat als ein richtiger Film. Und Kinokarte, ja wesentlich billiger als dreistündiger Barbesuch. Dann vielleicht bis heute Abend. Da war mal nichts dazwischen. Auf alle Fälle. Der Brenner hat sich dann gewundert, was ihm in seinem Leben alles dazwischen gekommen ist, bis er die Säule das nächste Mal gesehen hat. Zahlen. Fast hätte der Brenner seinen Frühzug versäumt. So frustriert war er vom stundenlangen Herumstehen in Pasolini. Die Säule nicht aufgetaucht. Das Gefährliche am Handlesen ist das Zukunftsvoraussagen. Du weißt nie genau, wo hat die Handleserin recht und wo hat sie sich getäuscht. Dass der Zug um 16:30 abgefahren ist, da hat sie recht gehabt. Aber gut, das sagt sogar die Bahn oft auf 1-2 Stunden genau voraus. Aber ob das andere auch stimmt? Die zwei sollen angeblich in den letzten Wochen gut verdient haben und zurück in ihr Heimatdorf in die Slowakei gefahren sein. Naja, jetzt müssen sie eine Zeit lang nicht mehr betteln kommen. Ne? Es hätte den Brenner interessiert, ob die Handleserin wirklich nicht gewusst hat, dass die beiden sich nicht mehr nach Graz getraut haben, weil sie als Mordzeugen Angst um ihr Leben gehabt haben. Dass einer der Waggons mit 3 Kreidestrichen markiert sein wird, ist eingetroffen. Dass man einen besseren Platz kriegt, wenn man früh genug einsteigt, dafür muss man keine Handleserin sein. Aber dass es ein Güterzug ist, hat sie in ihrer Vorhersage nicht drinnen gehabt. Ausgerechnet ein Müllwaggon. Weil heute ist es immer so eine Frage, wohin mit dem Müll? Jetzt gewisse Geschäftsleute ganz tüchtig, die sagen, hauen wir ihnen den Müll über die Grenze hinüber. Hey, Brenner! Erstmals seit dem Koma hat der Brenner gut schlafen können. Du schlafst ja wie ein Säugling. Und wie er endlich die Augen aufgekriegt hat, grinst ihn der Tomasz an. Die 3 anderen Zigeuner haben auch gegrinst, aber ohne Zähne. Was tust denn du da? Meine Tante hat gesagt, du brauchst einen Reiseleiter. Was für Tante? Die Handleserin. Dann bist du ja ein Zigeuner. Der Tomasz hat böse geschaut, aber nicht wegen dem blöden Kommentar von Brenner. Wieso bremst du? Hörst, jetzt stehen wir gleich. Weißt du, was noch schlimmer ist als stehen? Gehen. Hinter dem Rücken von Brenner ist ein Bahnarbeiter in den Waggon geklettert und der hat sie natürlich alle miteinander vom Zug gejagt. Ja, was glaubst du? Der Tante hat gesagt, sie will die vorher ausschauen, bevor wir die zu meinen Cousins führen. Ich verstehe, warum die so viel über meine Vergangenheit gewusst hat. Nein, die liest ja selber auch viel aus. Aber ein bisschen was habe ich ja schon erzählt. Das ist nicht die ganze Zeit mit den Erinnerungen genervt. Polizei, Schule, viel Moped, wenig Madeln. Na, die erzähl ich noch mal was erst. Meine Cousins. Ich habe manchmal für den Köck gearbeitet und dafür im Stadion schlafen dürfen. Die haben gesehen, wie du in der Früh auf dem Moped gestiegen bist. Am Abend hat der Köck einer dann erzählt, dass du dir den Kopf geschossen hast. Na, die erzähl ich nicht mehr, was hast. War gut. Darum weiß ich, dass du meine Cousins helfen willst. Die haben Angst. Vor dem Mörder oder vor der Polizei? Vielleicht vor beiden. Kennst du das Lied nicht? Nimm mit Bier, Latsches Rosne. Doch, gefällt mir nicht. Wieso nicht? Gib's von deiner Tante. Na und? Ist denn deshalb alle Zigeuner die Musik mögen? Man hört ja auch nicht dauernd Volksmusik, oder? Ja, wir hören dauernd lustig sind wir Buntigammer. Und ihr hört dauernd traurig sind wir Buntigammer. Ja, genau. Welche Musik magst denn du? Jimi Hendrix. Na, ja. Der Brenner hat gleich gemerkt, der Tomasz glaubt ihm nicht. Der Tomasz hat sich ein bisschen mit den anderen unterhalten und der Brenner ist stumm vor sich hingetrottet. Ach, da heißt's immer, ihr Zigeuner seid nur mit Mercedes unterwegs. Aber wenn wir einmal einen braucht, habt ihr keinen mit. Mercedes fahren wir nicht mehr. Mercedes zahlt jetzt jedem Zigeuner eine gewisse Summe, damit wir mit Audi oder BMW fahren. Beim Zug zahlen sie euch noch nichts? Beim Zug hinken sie noch ein bisschen nach. Die haben noch nicht die neuen Methoden. In Graz haben sie vor ein paar Jahren wirklich jeden Bettler was gezahlt, damit er nicht mehr bettelt. Bettlergehalt aus Graz, Verzichtergehalt aus Stuttgart. Na, kommt schon was zusammen. Ja, ihr Zigeuner könnt's reich werden. Nur indem ihr überall verschwindet. Genau. Darum sind wir ja so viel unterwegs. Ah, jetzt hätte ich viel drum gegeben, wenn wir langsam da waren. Wie viel? Gut, dass der Brenner sich nicht verplappert hat, weil hinter der nächsten Kurve hat man dann die Barackensiedlung schon gesehen. Zuerst, wie sie in die Siedlung hineingegangen sind, ist es ihm noch nicht so schlimm vorgekommen. Zuerst die Armut, aber nicht Trostlosigkeit. Zuerst nur Müllsack als Fensterscheibe, aber nicht Müllsack über dem Kopf. Geisterstadt. Geisterstadt. Dieses Wort hat sich eingebrannt im Hirn von Brenner, weil das Zigeunerdorf war leer, wie Buntigam am Faschingsdienstag. Kein Mensch, aber Katzen jede Menge. Dem Brenner ist vorgekommen, die streunenden Katzenpfeifen seinen Ohrwurm lustigsamer, traurigsamer. War interessant, obwohl zwei komplett unterschiedliche Melodien, das Zigeunerbierlied und das Reklamebierlied, die Katzen haben das gekonnt, dass es bei ihnen zu ein und derselben Melodie verschmolzen ist. Der Brenner eigentlich nie eine Allergie gehabt, bloß wilde Katzen haben ihm irgendwie Übelkeit eingejagt. Nur sein Vater eben Hanfallergie, sprich, der hat sich aufgehängt, wie der Brenner noch kein Jahr alt war. Siehst du, jetzt ist es heraus. Da ist ja auch der Dings, der Psychiater, immer drauf herumgeritten. Erblich belastet. Aber schau, alles hat sein Positives, weil sie haben dann das Mansardenzimmer vom Vater vermietet an einen, den die Großmutter immer Hausgeist genannt hat, weil der immer so still gewesen ist. Und wenn der Mieter dann nicht gewesen wäre und nicht den Schuss gehört und den Brenner ins Spital gebracht hätte, wäre der Brenner auch schon mit seinem Vater und dem Köck und dem Sarinen am anderen Moorufer spazieren gegangen. Jetzt auf einmal diese Eile in den Schritten der Zigeuner. Diese ganz spezielle Schritteile. Und dann die erste Tür aufgemacht, nichts zu sehen, kein Mensch da. Dann zum zweiten Haus, der Brenner hinterher, Tür auf, wieder nichts. Und da haben die Zigeuner noch immer nicht gewusst, ob sie Erleichterung empfinden sollen oder Entsetzen. Weil Entsetzen dann erst beim dritten Haus. Das ewige Leben von Wolf Haas. Hörspiel in zwei Teilen. Erster Teil mit Wolfram Berger als Erzähler und Erwin Steinhauer als Brenner. Sowie Monika Weinzettel, Toni Böhm, Nikolaus Ofzarek, Erhard Koren, Barbara Karlich, Peter Strauß, Rudolf Butzelich, Werner Wölbern, Julia Cencic, Silvia Fenz und Brigitte Swoboda. Musik Otto Lechner. Tongestaltung Markus Gassner, Hertha Werner Tschaschl und Gerhard Wieser. Regieassistenz Kerstin Schütze. Bearbeitung und Regie Götz Fritsch. Produktion Österreichischer Rundfunk mit dem Bayerischen Rundfunk 2006.